Turn in your Bibles to Psalm 37. Schlag bitte Psalm 37 auf. And let's pray. Und lass uns beten. Father, we love you tonight. Vater, wir lieben dich. And we thank you for who you are. Und wir danken dir dafür, wer du bist. Thank you for your precious promises. Danke für deine kostbaren Verheißungen. And Lord, we just pray that you take these words now. Und Herr, wir beten, dass du diese Worte jetzt nimmst. And cause them to be life for us. Und das bewirkst, dass sie Leben für uns werden. Eternal life. Ewiges Father. Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. Okay, in Psalm 37. Psalm 37. I've been meditating on this verse all day. Ich habe den ganzen Tag über diesen Vers nachgedacht. Especially because I saw something that kind of changed my thought about the verse. Besonders weil ich etwas gesehen habe, was meine Gedanken über diesen Vers verändert haben. And it's in Psalm 37. Und das ist in Psalm 37. Verse 23. Vers 23. It says, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way." Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt, und seinen Weg hat gern. Though he fall, he shall not be utterly cast down. Fällt so wird doch nicht hingestreckt. For the Lord upholds him with his hand. Denn der Herr stützt seine Hand. I have been young and now am old. Ich war jung und bin auch alt geworden. Yet have I not seen the righteous forsaken. Doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Nor his descendants begging bread. Noch seine Nachkommen um Brot betteln. He is ever merciful. And lends. Alle Tage ist gütig und leid. And his descendants are blessed. Und seine Nachkommen werden zum Segen. Now the first thing about this portion that really stuck out today. Und das erste, was über diese Verse sich bei mir hervorgetan hat. As I remember when I first came upon this verse back in Bible college. Dass ich mich erinnert habe, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe in der Bibelschule. When I was a young man, about 3 or 4 years ago. Wie ich ein junger Mann war, vor ungefähr 3 oder 4 Jahren. But it says this in verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Aber es heißt in Vers 23, die Schritte eines guten Mannes. Now, I don't know, yeah, it says guten Mannes, right? It doesn't say in good man. Doesn't it really? Okay. Because really, in the King James, whenever I would read that. Also in der King James Version, wie ich das, wenn immer ich das gelesen habe. I said, oh man, that counts. That excludes me. Habe ich mir gedacht, naja, da gehöre ich dann nicht dazu. Because I know I'm not good. Weil ich weiß, dass ich nicht gut bin. And even though after studying it, I found out, yeah, it's not really that way. Und aber nachdem ich das studiert habe, habe ich dann bemerkt, dass es nicht wirklich so ist. Still, it was like this kind of if. Well, what if? Weil da immer noch dieser Gedanke war, na was ist wenn? But when I was meditating on it this morning and I was doing some studying, I was so blessed. Aber wie ich dann heute Morgen darüber nachgedacht habe und das studiert habe, war ich so gesegnet. Because really, what it says is this. Denn wirklich, was hier steht, ist Folgendes. The steps of every believer are ordered by the Lord. Die Schritte eines jeden gläubigen Menschen werden vom Herrn geführt. And God delights in your way. Und Gott erfreut sich an deinem Weg. Good there is in italics. It was not in the original. Also das Gut ist eben da Kursivschrift und das war nicht im Original. And you can see how the enemy would try to come in and take the effect away from that promise. Und man kann sehen, wie da der Feind reinkommt und versucht, diese Auswirkung da wegzunehmen aus dieser Verheißung. By adding just this one little word. Indem man einfach dieses eine kleine Wort dazufügt. Because you know what? Our steps are ordered by the Lord. Denn unsere Schritte werden vom Herrn geführt. And there's this word that I was so blessed with, and it says, "He delights in our way." Und das hat mich so gesegnet, dass es heißt, und seinen Weg hat gern. About 2 weeks ago, we got this kitten for Milos. Vor ungefähr 2 Wochen haben wir dieses Kätzchen für den Milos bekommen. Ist er hier? And we went and drove to this farm and picked up this kitten. Und wir sind zu diesem Bauernhof gefahren und haben dieses Kätzchen abgeholt. And I couldn't stop thinking about this kitten today. Und ich konnte gar nicht aufhören, über dieses Kätzchen nachzudenken heute. Because in the last two weeks I've been watching this little animal. Denn in den letzten zwei Wochen habe ich dieses kleine Tier beobachtet. And I think of verse 24. Und ich denke an Vers 24. And though he fall, he shall not be utterly cast down. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt. I have seen this little cat fall off the bed. Ich habe gesehen, wie dieses kleine Kätzchen vom Bett heruntergefallen ist. Fall asleep and fall off the top of the couch. Und wie es eingeschlafen ist und von der Couch runtergefallen ist. Try to get up and fall down again. Und versucht aufzustehen und dann wieder hingefallen ist. And I thought, my gosh, that's just like us. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist einfach so, wie wir sind. We're not much different than this little kitten. Wir sind auch nicht viel anders als diese kleine Katze. But every time the cat fell, aber jedes Mal, wenn diese Katze hingefallen it just made ist, me smile. Dann hat mich das zum Lächeln gebracht. It was cute. Ich habe gedacht, das war einfach herzig. Now, every time we fall, do we smile? Und jedes Mal, wenn wir fallen, lächeln wir dann auch. Boy, I just really made a mistake there. Ah, da habe ich jetzt wirklich gerade einen Fehler gemacht. Wow, I just reacted. I was in my flesh for 3 days. Ich habe einfach nur reagiert und war 3 Tage lang in meinem Fleisch. How many times we go into this place of panic and we go into this place of oh my gosh, I am such a wicked sinner. Und wie oft aber sind wir dann einfach in Panik und denken uns, ich bin so ein schrecklicher Sünder. But this is a promise here. Aber das ist eine Verheißung hier. That God delights in our way. Dass Gott unseren Weg gern hat. And I just kept on thinking, this cat, all it really does is sleep, eat, go to bathroom. Und ich habe dann gedacht, diese Katze, alles was sie macht, ist eigentlich nur schlafen, essen, dann aufs WC gehen. Make messes. Einfach ein durcheinander machen. You know, make a mess wherever it goes, leaves hair everywhere. Und überall durcheinander hinterlassen, über das Haar hinterlassen und so weiter. And then every once in a while you hear this meow, meow, meow. You wonder where it's coming from. Und dann hörst du irgendwann einmal dieses miau miau und fragst dich dann, wo das herkommt. But did I ever get angry at this little thing? Aber bin ich jemals böse auf dieses Kätzchen geworden? No, not at all. Every time Nein. I see it, I smile. Nein, überhaupt nicht, sondern jedes Mal, wenn ich sehe, dann lächle ich einfach nur. You know, as I studied this word, that God delights in our way. Und wie ich dann dieses Wort studiert habe, dass Gott sich an unserem Weg erfreut. It's no different. Das ist auch nicht anders. He delights in our way. Er erfreut sich an unserem Weg. And I love what Webster says about this word delight. Und ich liebe das, was Webster über dieses Wort sich erfreuen it oder gern haben sagt. It is a more permanent pleasure than even joy. Es ist ein noch viel beständigeres Vergnügen als Freude. It is a pleasure that is seated in the heart of God. Es ist ein Vergnügen, das im Herzen Gottes ruht. And it's literally the word is so strong. Und dieses Wort ist so stark, that it goes beyond any circumstances, and God cannot be anything else but pleased with you and I. Dass es über alle Umstände hinausgeht und dass Gott gar nichts anderes tun kann als mit dir und mit mir zufrieden zu sein. But it's not because of us. Aber es ist nicht wegen uns. It's because of what Christ did in the blood, and He sees us through the Son. Sondern wegen dem, was Christus im Blut, mit dem Blut getan hat. Und er sieht uns in seinem Sohn. Can we figure this out? Können wir das irgendwie herausfinden? We can't, because we don't see the end from the beginning as the Father does. Nein, das können wir nicht, weil wir nicht das Ende vom Anfang sehen kann, so wie der Vater das tut. Just like this little kitten. I know the kitten is going to grow up. Genauso wie dieses Kätzchen. Ich weiß, dass dieses Kätzchen heranwachsen wird. And hopefully the kitten will grow out of the certain things that it does. Und hoffentlich wird es da herauswachsen aus diesen verschiedenen Dingen, dass es jetzt noch macht. And God knows that we will do the same. Und Gott weiß, dass auch wir dasselbe tun werden. That's why this is such a beautiful promise. It says, though we fall, we will never utterly be cast down. Deswegen ist das so eine wundervolle Verheißung, weil es steht, fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt. How many times in the last 2 weeks I go and just pick up that little kitten? Wie oft bin ich in den letzten zwei Wochen gegangen und habe einfach dieses kleine Kätzchen aufgehoben and I just love this whole thing. Einfach gestreichelt und habe es einfach nur lieb gehabt. And that's what God does to us. Und das ist das, was Gott mit uns macht. And that's what He wants to do. He just wants to come, okay. He picks us right up. Here, come here, come here, come here, come here. Und das ist das, was er tun möchte. Er hebt uns einfach auf und hält uns. You see, so many times when we fall, we think this is such a horrible thing. Und so oft, wenn wir fallen, oder jedes Mal, wenn wir fallen, denken wir uns, dass das so eine schreckliche Sache ist. But really the greatest lessons that we learn, aber eigentlich sind die größten Lektionen, die wir lernen, come through the losses in our life. Kommen durch die Verluste in unserem Leben. You see, this past Monday we experienced an intense loss. Letzten Montag haben wir einen intensiven Verlust erlebt. I was in depression. Ich war in Depression. For at least 3 to 4 hours. Mindestens 3 oder 4 Stunden lang. Kidding. Und das ist jetzt kein Spaß. You see, I coach this, Pastor Rob, myself, Pastor Brent and Chris. We coach this little league baseball team. Pastor Rob und ich und Pastor Brent und Chris, wir leiten oder trainieren dieses kleine Baseballteam. And for most of this season this year. Und in die meiste Zeit in der Saison dieses Jahr. We were not in first place. Waren wir jetzt nicht am ersten Platz. It was kind of hard to win ball games. Es war ein bisschen schwierig, die Spiele zu gewinnen. And slowly we started coming together. Aber langsam haben wir uns gesammelt. So we entered into the season playoffs. Also sind wir jetzt in diese Endspiele gekommen. And we were playing the best team in the league. Und wir haben gegen das beste Team in der Liga gespielt. And these kids were really good. Their name was the New York Yankees. Und dieses Team war wirklich gut. Sie hießen die New York Yankees. If you're an American, you understand what I'm talking about. If you're an American, you really understand. They're the Yankees. We're the Mets, and they were the best team. The Mets. Mets. Mets. Okay. Wir haben Mets gehört. But let's go on. You don't understand. It's okay. But it was like, what could I do? I mean, our kids were like the hapless little kids, you know? The ball would just fall on the ground and they'd come and pick it up. Unsere Kinder sind einfach so rumgelaufen, der Ball ist heruntergefallen. I don't know how many times something would happen and I go, oh! Ich weiß nicht, wie oft das passiert ist, dass irgendwas passiert und ich habe mir gedacht, nein, Gott, das ist you're supposed to catch the ball with your glove. Und ich mir dachte, du sollst den Ball mit deinem Handschuh fangen. Don't let it go through your legs, you know? Lass ihn nicht einfach durch deine Beine durchsausen. So we're playing the best team now. Wir spielen jetzt gegen das beste Team. What do I say to these little kids? They killed us the first two times. Und was soll ich denn den Kindern sagen? Die haben uns einfach über den Haufen gespielt. They embarrassed us. Sie haben uns einfach lächerlich gemacht. First game was 15-3. Das erste Spiel war 15-3. Then I look at the schedule and who do you think we're playing the very next week? Und dann habe ich mir den Plan angeschaut und gegen wen glaubt ihr sollen wir das nächste Woche spielen? We got to play him again. Noch einmal dieselben. All right, come on guys. We can beat him this time. We can beat him. Come on, you know. Und ich habe sie dann angefeuert, dann kommt, wir schaffen das, wir können die schlagen. We lost 17-3. Diesmal haben wir 17-3 verloren. But we started getting a little bit better. Aber trotzdem sind wir ein bisschen besser geworden. We got into playoffs and we won our first playoff game and we were psyched. We were pumped. Oh yes. Wir sind in die Endspiele gekommen und wir haben unser erstes Endspiel gewonnen. And so we come in on Monday night. Und am Montagabend kommen Now, sie. I have to work the pitching machine. We have a machine that pitches to the kids. Und ich muss an dieser Maschine arbeiten, die den Ball wirft in zu the game. Den Kindern. And one of the kids from their team is standing right next to me. Und eins von den Kindern von dem anderen Team steht neben mir. And he looks at me. Und er schaut mich an. Says, we're going to kill you today. Und sagt, wir werden euch heute umbringen. And I just looked at the kid. Und ich habe ihn einfach angeschaut. I want to kill you. Ich habe gedacht, ich möchte dich umbringen. I would like to put you in this pitching machine right now. Ich würde dich am liebsten in diese Maschine hineinstecken. And I just smiled. I said, don't say anything yet, kid. I didn't say that. Don't say anything yet. Aber ich habe ihn nur angelächelt und habe gesagt, sag noch nichts. Well, wouldn't you know? I prayed a lot. Ich habe dann viel gebetet. Got our kids together at the beginning of the game. Habe unsere Kinder gesammelt am Anfang des Spiels. We can beat them. We can beat them. Wir können die schlagen. Wir können sie wirklich schlagen. Here's what we have to do. And I told them. Aber das ist das, was wir tun müssen. I felt like it was Newt Rockne, the football coach. Yes, we can do it. You know. Und ich bin mir vorgekommen wie so ein Football-Trainer. They started doing it. Und sie haben dann angefangen, das zu tun. By the first half of the game, we were winning 7-1. Und in der ersten Hälfte des Spiels haben wir 7-1 geführt. These kids, the Yankees, who thought they were so good. Und diese Kinder, diese Yankees, haben gedacht, dass sie so gut sind. They were stunned. They were like, Die waren total weg. I mean, our kids were hitting, they were fielding. Unsere Kinder haben geschlagen. I was so proud of them. Ich war so stolz auf sie. Yes. And I was praying, honestly, I saw the rain clouds coming in. Und ich habe gebetet und ehrlich, und ich habe schon die Regenwolken and I gesehen. Prayed that it would rain immediately. Und ich habe gebetet, dass es sofort zum Regnen beginnt. So they would have to call the game and we'd win, because damit we sie das Spiel beenden müssen, God, und wir gewinnen. Gott, well, bitte. Didn't happen that way. Aber es ist nicht so passiert. We're in the fourth inning. Wir sind jetzt in got my kids together. Ich habe die Kinder wieder zusammengesammelt. We have to stop them from scoring. Wir sind jetzt in der Verteidigung und wir müssen jetzt die abhalten davon, dass sie Punkte machen. I look around at our kids and they think, oh, we got this game. We're gonna win now. Und ich schaue mich um unter den Kindern und die haben so diesen Blick, ja, wir schaffen das, wir gewinnen schon. Not over yet, guys. Und ich habe dann gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Don't lose concentration. Come on. Verliert jetzt nicht an Konzentration. It didn't work. Es hat nicht funktioniert. They got up. They started hitting the ball. Sie sind aufgestanden und haben angefangen, den Ball zu schlagen. After two very long innings, nach zwei sehr langen Innings, they won the game at the very last moment. Haben sie im letzten Moment das Spiel gewonnen. Six of our kids were crying. Sechs von unseren Kindern haben geweint. And it was like, oh, and I said, okay. Und ich habe mir gedacht, gut. And I had to pull them together. And I remember we get together and we hold hands and we just, you know, I said, come on, nobody wanted to do it, come on. Und ich habe dann die Kinder wieder gesammelt und wir halten da immer Hände, you know, und gesagt, kommt. They learned bigger lessons by that loss than they did as if than if they won. Aber sie haben größere Lektionen gelernt dadurch, dass sie verloren haben, als wenn sie gewonnen hätten. I know, I promise you that happened. Und ich weiß, ich verspreche euch, dass because das passiert ist, weil now that has such a deep impression. Weil das jetzt so einen tiefen Eindruck gemacht hat auf sie. They learned a spiritual principle. Sie haben ein geistliches Prinzip gelernt. That you, when things are going good, you can't let up. Wenn Dinge gut laufen, dann kannst du nicht einfach locker lassen. You see, many times things are going well in our lives. Oft gehen Dinge sehr gut in unserem Leben. And we experience loss all of a sudden. Und plötzlich erleben wir einen Verlust. The loss of a life of a loved one. Vielleicht der Verlust von einem Leben, von einem geliebten Menschen. The loss of a friendship. Oder der Verlust einer Freundschaft. I was thinking about Job. Ich habe an Hiob gedacht. It's interesting how he experienced such loss in his life. Und es ist interessant, wie viele Verluste er erlebt hat in seinem Leben. When God decided to test him. Wie Gott sich entschlossen hat, ihn zu testen. He lost his health. Er hat seine Gesundheit verloren. He lost his family. Seine Familie. He lost his wealth. Seinen Reichtum. He lost his reputation. Seinen Ruf. He lost everything but his own physical body and his soul. Er hat alles verloren, außer seinem eigenen Körper und seiner Seele. But through that he learned the greatest lessons of his life. Aber dadurch hat er die größten Lektionen seines Lebens gelernt. That we are learning from for the last 5,000 years. Von denen wir jetzt in den letzten 5,000 Jahren lernen. And what does Paul say in Philippians chapter 3, verses 7 and 8? Und was sagt Paulus in Philipper 3, Verse 7 bis 8? He says, I count all things but loss. Er sagt, ich zähle alles als Verlust. You can turn there. Look at these two verses. Philippians chapter 3. Philipper 3. Paul had lost a lot. Der Paulus hat viel verloren. But you know, he gained so much. Aber er hat so viel dazu gewonnen. Philippians chapter 3. Philipper 3. It says, what things I count that were gained to me, these I have counted loss for Christ. Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Yet indeed I also count all things loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. For whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. You see, these things, when we experience these losses, what God does is he turns around and he adds to us through the loss. Und eben wenn wir solche Verluste erleben, Gott dreht dann alles um und fügt durch diese zu diesen Verlusten fügt etwas dazu. It forces us out of that comfortability. Es zwingt uns aus dieser Gemütlichkeit herauszukommen. And it forces us to go higher. Und zwingt uns höher zu gehen. You see, the circumstances of life, as we know, can overwhelm us. Und wie wir wissen, können die Umstände des Lebens uns überwältigen. There are times when that sense of loss can literally overwhelm us and almost kill us. Es gibt Zeiten, wo dieses Gefühl von Verlust uns einfach überwältigt. That's why David said in Psalm 61, verse 2. Und deswegen sagt David in Psalm 61, Vers 2. He says, when my heart is overwhelmed. Er sagt, wenn mein Herz überwältigt ist. When my heart is overwhelmed. Wenn mein Herz überwältigt ist. Lead me to the rock that is higher than I. Dann führe mich zu dem Fels, der höher, der hoch ist, der mir zu hoch ist. You see, in 2 Corinthians 10 and Ephesians 6. In 2. Korinther 10 und Epheser 6. We battle not with flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But these circumstances and these situations are so real in our lives. Aber diese Umstände und Situationen sind so real in unserem Leben. And the only thing we can do, God challenges us to, is to go higher. Und das Einzige, was wir tun können, Gott fordert uns heraus, höher zu gehen. How do we do that? Und wie machen wir das? You see, Moses was challenged to do that, and what did he do? Mose wurde auch dazu herausgefordert. Und was hat er getan? The children of Israel accused him. Die Kinder Israels haben ihn angeklagt. They couldn't see God, so they blamed Moses. Sie konnten Gott nicht sehen und deswegen haben sie den Mose verantwortlich gemacht. He fell on his face before the Lord. Aber er ist vor sein Angesicht gefallen, vor dem Herrn. I love this lesson because it's not like he looked at him and said, "You guys, you're gonna die." Ich liebe diese Lektion, weil er nicht einfach gesagt hat, ihr werdet einfach sterben. He didn't say, "You wicked people, how can you say that to me?" Und er hat gesagt, ihr bösen Leute, wie könnt ihr das zu mir sagen? I'm just being obedient to God and you're blaming me? Ich bin einfach gehorsam Gott gegenüber und ihr macht jetzt mich verantwortlich? He didn't react. Nein, er hat nicht so reagiert. But you see, over and over and over again, when they were in the wilderness, he fell on his face before the Lord. Aber man sieht das immer wieder und immer wieder, wie sie in der Wüste waren, dass er einfach auf sein Angesicht gefallen ist vor Gott. It forced him to go higher. Es hat ihn gezwungen, höher zu gehen. You see, it's so important for us not to react at the situation. Und es ist so wichtig für uns, nicht auf die Situation zu reagieren. Not to say things too soon, where we are afraid that, unfortunately, we won't be able to bring them back. Und dass wir nicht Dinge zu schnell sagen, wo wir dann befürchten oder das eigentlich nicht mehr können, die Dinge zurückzunehmen. Wieder. Because many times, when we say those things, the damage can become irreparable. Denn sehr oft, wenn wir diese Dinge sagen, dann kann der Schaden nicht mehr reparabel sein. I remember hearing a story about this couple who had, they were in a church. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gehört habe über dieses Ehepaar, die waren in einer Gemeinde. And they received an evil report about their pastor and they were convinced of it. Und sie haben eine böse Nachrede über ihren Pastor erhalten und sie waren davon überzeugt, dass das auch gestimmt hat. Instead of going to the pastor, they kind of whispered to their friends in the church. Und anstatt zu dem Pastor zu gehen, haben sie einfach so geflüstert unter ihren Freunden in der Gemeinde. And it created such a stir. The pastor had a nervous breakdown and he resigned from the church. Und das hat dann so einen Aufruhr hervorgebracht, dass der Pastor einen Nervenzusammenbruch hatte und dann seinen Posten niedergelegt hat. I don't know, 4, 5, 6 years later. Und dann 4 oder 6 Jahre später. The pastor lived in a different city with his family. Der Pastor hat in einer anderen Stadt gewohnt mit seiner Familie. This couple found out that they were wrong in what they thought. Und dieses Paar hat herausgefunden, dass sie einfach im Unrecht waren über das, was sie herausgefunden haben. So und sie waren so betrübt. So und sie haben herausgefunden, wo der Pastor gewohnt hat und sind zu ihm, und um sich zu entschuldigen und umzukehren. And they said, please, what can we do to restore this? What can we do to help, to restore your reputation, to restore all those people? What can we do? Sie haben gesagt, bitte sag uns, was können wir tun, um diese Situation wiederherzustellen, um deinen Ruf wiederherzustellen und die ganzen Leute. Und der Pastor sagt, wisst ihr was? Take a feather pillow on a windy day. Take a feather pillow on a windy day. Nimm einen Federpolster an einem windigen Tag. Rip it open. Und reiß ihn auf. Shake all the feathers out. Und dann schüttle all die Federn raus. And then go try to retrieve every feather that came out. Und dann versuch, jede einzelne Feder wieder einzusammeln, die da rausgefallen ist. So many times it's so easy to say something, we've got to be so careful. Und so einfach, es ist so einfach oft, etwas zu sagen. God asks us to go higher. Aber Gott bittet uns, höher zu gehen. God asks us to be still before him. Und Gott bittet uns, dass wir still sind vor ihm. Because really, many times when we experience loss in our lives, denn wirklich oft, wenn wir einen Verlust erleben in unserem Leben. Because all of this comes under the umbrella of the fact that God delights in you and I. Denn all das kommt trotzdem unter diesem Schirm davon, dass Gott sich an dir und mir erfreut. That the thing that we think is such a great loss, dass die Sache, von der wir glauben, dass das so ein großer Verlust ist. God is looking from heaven and saying, no, this is gain for you. This is something I'm going to reward you for eternity with. Dann schaut Gott vom Himmel herunter und sagt, nein, das ist ein Gewinn für dich. Das ist etwas, wofür ich dich dein ganzes Leben lang belohnen werde. Don't look at this loss right now. Look to me. Go higher now. That's the challenge. Schau nicht auf diesen Verlust, sondern schau auf mich und gehe höher. Das ist die Herausforderung. Seek me out. Suche mich. That's why in Psalm 1, verse 2, here is this beautiful word. Und deswegen steht im Psalm 1, Vers 2 dieses wunderschöne Wort. When it talks about you and I, when it says, but our delight is in the promises of God. Wenn es über dich und mich spricht, wo es heißt, dass unsere Freude in dem Wort des Herrn ist. And what that means is that when we make our delight, the thing that really stirs us up, the promises of God. Und das ist eben so, wenn wir diese Sache, die uns wirklich erfreut und uns ermutigt oder ja, die Verheißungen Gottes sind. You see, I don't like they want, in the King James it says, but his delight is in the law of the Lord. In der King James Version heißt es, und seine Freude ist an dem Gesetz des Herrn. But really, it's our delight being in the precious promises of God for us. Aber eigentlich heißt es, dass unsere Lust an den kostbaren Verheißungen Gottes sind. Because every one of those things is a beautiful commitment that God has made to us. Denn jedes einzelne davon ist eine wunderschöne Hingabe oder wunderschöne Verpflichtung, die Gott uns gegenüber eingegangen ist. Those circumstances bring us to that place where we just have to make him our delight. Und diese Umstände bringen uns zu dem Platz, wo wir ihn zu unserer Freude machen. That's why it says in Psalm 37, verse 4, it says, delight yourself also in the Lord. Deswegen heißt es im Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn. And he will give you the desires of your heart. Und er wird dir die Wünsche deines Herzens geben. You see, when we get stuck into this place where we have to go higher. Und wenn wir jetzt in diesem Ort stecken, wo wir einfach nur mehr höher gehen können, now these precious promises become everything in our lives. Dann werden plötzlich diese kostbaren Verheißungen alles in unserem Leben. And now we're truly changed into his image. Und jetzt werden wir wahrlich in sein Bild verändert. Now we're not stuck below in the details. Und jetzt stecken wir nicht mehr unten in den Details. Yeah, we have the details to deal with, but we are not a slave to them. Ja, wir haben die Details in unserem Leben, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen, aber wir sind nicht ihr Sklave, weil wir höher gegangen sind. Wir sind einfach höher gegangen. And in that place, there's peace, there's joy, there's rest. Und an diesem Ort ist Friede und Freude und Ruhe. And every once in a while we'll slip off of there. Und ab und zu fallen wir dann da wieder runter. Just get back up and go higher again. Just stay there. Aber dann stehen wir einfach auf und gehen zurück zu dem Platz und gehen noch höher. One of my greatest prayers in the last month was this one word. Und einer meiner größten Gebete in den letzten Monaten war dieses eine Wort. And it delivered me from where I was here to here. Und das hat mich befreit von da unten nach oben. Help. Hilfe. Help. Hilfe. Lord, help. Herr, please. Hilfe. Help. Please. Bitte hilf. I'm believing that you will, God, help. Ich glaube, help, dass du das wirst. Bitte hilf. Help. Please. Help. Bitte hilf. And it's amazing because I find that he did. Und es ist unglaublich, weil ich herausgefunden habe, dass er das tut. Some of you know I've been on a diet again. Und manche von euch wissen, dass ich jetzt wieder auf einer married, Diät you know, bin, just have to, you know, heirate und so. Get back the masculine figure. Muss, you know. Muss wieder die männliche Figur kriegen. But I didn't want to do it. I really didn't. Aber ich wollte das eigentlich nicht machen. I love nicht. Bread. Ich liebe Brot. I love chocolate. Und ich liebe Schokolade. I love the bread here. Come on. Ich liebe das Brot hier. But I knew God help, please. And so, aber ich weiß, dass Gott geholfen hat. Vera and I would pray every night, God help. Und Vera und ich haben jeden Abend gebetet, Gott hilf. And you know, within a month, wow, it happened. Innerhalb eines Monats ist es passiert. My gosh, Lord, thank you. Und ich habe mir gedacht, Gott, danke. I do want to help you. Und Gott sagt, ja, ich möchte helfen. Matt, I delight in you. Ich erfreue mich an dir. I enjoy when you cry out to me. Ich mag das, wenn du zu mir rausrufst. I thoroughly enjoy when you come into my presence. It doesn't matter what you say to me. Und ich erfreue mich so sehr daran, wenn du in meine Gegenwart kommst, egal was du sagst. That's why. Und das ist der Grund. When it says the steps of a man are ordered by the Lord. Wenn es heißt, dass die Schritte eines Mannes von Gott geführt sind. And God is the one who delights in us. Und Gott derjenige ist, der sich an uns erfreut. He loves to honor our prayers. Er liebt es, unsere Gebete zu ehren. He loves it like tonight. Pour your heart out to him in the prayer meeting we have tonight. Und er liebt es, wenn so wie heute wir uns einfach unsere Herzen ausschütten im Gebetstreffen. If you feel like you're that little kitten that's fallen on the ground, wenn du dich so fühlst wie dieses kleine Kätzchen, das da am Boden gefallen ist, just let God come and pick you up. Dann erlaube einfach, dass Gott kommt und dich aufhebt. Denn das ist das, was er tun möchte. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because we are your delight. Denn wir sind deine Freude. Who can figure that one out? Wer kann das schon herausfinden? Wir können das nicht. Lord, who can figure out why you love us the way you do? Wer kann verstehen, warum du uns so liebst, wie du das tust? But Father, you do. Aber Vater, du tust das. And Father, because you love us so much. Und Vater, weil du uns so sehr liebst. As soon as we turn to you and we return that love that you've already given us. Sobald wir uns zu dir drehen und diese Liebe zurückgeben, die du uns gegeben hast. Father, you have these amazing blessings of your presence and your peace and your power. Dann hast du diese unglaublichen Segnungen von deinem Frieden und deiner Kraft. Father, we desire more of that. Und Vater, wir wünschen uns mehr davon. Teach us what it means to go higher in the circumstances of our life. Lehre uns, was es bedeutet, höher zu gehen in den Umständen unseres Lebens. To go higher when it comes to our family. Höher, wenn es unsere Familie geht. When it comes to our spouse, to go higher. Wenn es unseren Ehegatten geht, when it comes to school and the pressures, Lord, teach us how to go higher. Wenn es die Schule oder andere Druck geht. Lehre uns, höher zu gehen. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. And Lord, if there's one here that has never accepted you as und Lord Herr, and Savior, wenn einer hier ist, der dich noch nie als seinen Retter angenommen hat, if you're sitting here with every head bowed and every eye closed, wenn du hier sitzt mit jedem Auge geschlossen, and you've never said yes to Jesus for him coming in your life, und du hast noch niemals ja gesagt zu Jesus, dass er in dein Leben kommt. You've never experienced his delight. Du hast noch niemals seine Freude erlebt. You can do it very, very simply tonight. Dann kannst du das ganz einfach heute machen. By asking Jesus to come in. Indem du Jesus bittest, hereinzukommen. Say, Lord Jesus, come into my life. Und sag, Herr Jesus, komm in mein Leben. If you're doing that for the very first time. Und wenn du das zum ersten Mal machst. Just slip your hand up. We just want to pray for you tonight. Dann heb einfach deine Hand. Wir wollen einfach für dich beten. Is there one here? Gibt es jemand hier? Father, we ask that you would just continually instruct us and guide us and teach us, Lord. Vater, wir bitten, dass du einfach fortfährst, uns zu lehren und zu führen. And Father, we ask that you'd burn your precious promises in our heart, Father. Und Vater, wir bitten, dass du deine kostbaren Verheißungen in unsere Herzen brennst. So we would see things. Damit wir Dinge sehen. The way you want us to see things, Lord. So wie du möchtest, dass wir sie sehen. And understand what you desire for us to understand. Und verstehen, so wie du möchtest, dass wir es verstehen. And that we would walk the way you would want us to walk. Und dass wir so gehen, wie du möchtest, dass wir gehen. That would bring glory to you. Das bringt Herrlichkeit zu dir. And would be a blessing to others. Und ein Segen für andere. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.